und er ließ sich auf die Bank zurücksinken, erschöpft und entkräftet, ohne jemand anzusehen, als hätte er die Umgebung vergessen und wie in tiefes Sinnen versunken. Seine Worte hatten einen gewissen Eindruck gemacht. Für einen Augenblick trat Schweigen ein. Bald darauf hörte man wieder das alte Lachen und den gleichen Hohn. »Der muss es ja wissen. So ein Geschwätz. Ein schöner Beamter.« Und Ähnliches hörte man. »Wollen wir gehen, mein Herr?« sagte Marmeladow plötzlich, den Kopf erhebend und sich an Raskolnikow wendend. »Begleiten Sie mich, Haus Kosel, im Hof. Es ist Zeit für mich, zu Katharina Iwanowna.« Raskolnikow hatte längst schon weggehen wollen und auch selbst daran gedacht, ihm behilflich zu sein. Marmeladow zeigte sich viel schwächer in den Beinen als im Reden und stützte sich stark auf den jungen Mann. Sie hatten nur 200 bis 300 Schritte zu gehen. Je näher sie dem Hause kamen, umso stärker bemächtigten sich des Säufers Verwirrung und Angst. »Ich fürchte mich jetzt nicht vor Katharina Iwanowna«, murmelte er erregt. »Auch nicht davor, dass sie mich an den Haaren zerren wird. Was sind Haare? Haare sind Unsinn, das sage ich. Es ist sogar besser, wenn sie mich zerrt. Aber nicht davor fürchte ich mich. Ich fürchte ihre Augen. Ja, ihre Augen. Auch die roten Flecke auf den Wangen fürchte ich. Und dann noch ihren Atem fürchte ich. Hast du gesehen, wie die Menschen bei dieser Krankheit atmen, wenn sie erregt sind? Auch das Weinen der Kinder fürchte ich. Denn wenn Sonja ihnen nichts zu essen gegeben hat, dann weiß ich nicht, wie... Ich weiß nicht. Schläge fürchte ich nicht. Du sollst wissen, mein Herr, dass solche Schläge mir keinen Schmerz, sondern Genuss bereiten. Denn ohne die kann ich nicht auskommen. Es ist besser so. Mag sie mich schlagen, mag sie ihrem Herzen Luft machen. Es ist besser so. Da ist ja schon das Haus. Es gehört Kosel, einem Schlosser, einem reichen Deutschen. Führe mich.